leeren Herzen nach New York. Auf dem kurzen Weg zur Bibliothek in der Leroy Street kommt mir diese Formulierung in den Sinn. Schon seit Tagen ringe ich um den ersten Satz wie um einen Schlüssel, der alles öffnet, alles in die richtigen Bahnen lenkt. Ich werde einen Bericht darüber schreiben, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das wird nicht einfach sein. Seit der Katastrophe sind 2 Sommer vergangen, 17 Monate. Vor genau 17 Monaten ist unsere 4-jährige Tochter Sarah verschwunden. Am Rand der Catskills. Nach dem Roman Die Perspektive des Gärtners. Von Hawker Nessa. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Ich bin froh, dass ich diese kleine, etwas heruntergekommene Zweigstelle der New Yorker Stadtbibliothek gefunden habe. Die Umgebung ist mir beim Schreiben immer wichtig gewesen. Ich könnte nie an einem so düsteren Ort arbeiten. Ich bin Schriftsteller. Mein Name ist Erik Steinbeck. Seit 3 Jahren habe ich nichts Vernünftiges mehr zu Papier gebracht. Aber 2 meiner Romane sind erfolgreich verfilmt worden, sodass wir finanziell zurechtkommen. Meine Frau Winnie ist bildende Künstlerin. Das Licht hier oben ist ideal. Fast zu gut. Als wir vor 6 Wochen nach New York kamen und schließlich die Wohnung in Greenwich Village mit dem winzigen Loft unter dem Dach gefunden haben, hat sie mir mitgeteilt, wieder ernsthaft malen zu wollen. Ich werde es versuchen, aber ich muss alleine sein. Aus diesem Grund begebe ich mich jeden Tag für ein paar Stunden außer Haus. Erträgst du es überhaupt noch mit mir? Aber auch ich brauche die Einsamkeit. Seit Sarah verschwunden ist, sind wir einander fremd geworden. Wir stehen beide am Abgrund der Verzweiflung, aber unendlich weit voneinander entfernt. Ihre Lesung hat mir gefallen. Danke. Es gibt einen Abschnitt in Ihrem Roman, der mich sehr berührt hat. Ach ja? Es geht um dieses Gedicht. Gibt es das? Wieso? Ich meine, wer hat das geschrieben? Ich habe das geschrieben. 6 Fuß unter der Erde, in der Morgendämmerung, 2 blinde Würmer, die... Ich kenne den Text. Tut mir leid. Ich möchte Sie nicht belästigen. Ich bin nicht ganz bei der Sache heute Abend. Es ist meine 8. Lesewoche. Und dieses Gedicht ist wirklich von Ihnen? Warum fragen Sie das? Ich heiße Winnie Mason. Bitte lassen Sie uns irgendwo hingehen. Ich möchte gerne mit Ihnen reden. Es war der 25. November 1999. Mein 3. Roman war herausgekommen. Nach 2 Monaten Lesereise empfand ich einen zunehmenden Ekel dem Buch und mir selbst gegenüber. Und da begegnete ich in einer Berliner Buchhandlung dieser Fremden, die Winnie Mason hieß. Es war ein Schock für mich, Ihr Buch zu lesen. Warum? Dieses Gedicht. 2 blinde Würmer, die verwundert den Stimmen von oben lauschen, die Richtung ändern und aufeinandertreffen, wie aus Zufall. Ja. Es ist nicht von Ihnen. Wie bitte? Ich selbst habe es geschrieben, in dieses Notizbuch. Und zwar am 15. Mai, haargenau so, wie es in Ihrem Buch steht. Das ist nicht möglich. 4 Monate, bevor es herausgekommen ist. Ich weiß, es klingt unmöglich. Darf ich Ihren Eintrag mal sehen? Natürlich. Sie sagen, Sie haben das im Mai geschrieben? In der Nacht zum 15. Glauben Sie, dass ich lüge? Nein. Ich weiß nicht warum, aber das glaube ich nicht. Sie haben keine Angst, eine Wahnsinnige getroffen zu haben? Nein. 2 Personen schreiben ungefähr zum gleichen Zeitpunkt 7 identische Gedichtzeilen. Ich kann Sie verstehen, das ist natürlich schockierend. Und ich habe keine Erklärung dafür. Ich bin nicht gläubig. Aber ich halte nicht nur das für existent, was ich begreifen kann. Was meinen Sie damit? Ich wollte den Mann kennenlernen, der mir in seinem Inneren so nah sein muss. Nach diesem Satz zog ich es vor zu schweigen. Trotzdem nahm ich ihre Einladung zu sich nach Hause an, aber wir unterhielten uns nur, gingen nicht miteinander ins Bett. Sie erzählte mir von ihren Eltern, die früh gestorben waren, und von ihrer gescheiterten Ehe mit einem Künstlerkollegen. Dass ihre Haustür mit 3 Schlössern gesichert war, irritierte mich damals nur einen Augenblick. Und dass sie über ihren Mann nicht die Wahrheit sagte, erfuhr ich erst ein halbes Jahr später. Ich lese, was ich bis jetzt zustande gebracht habe. Als ich aufschaue, begegnet mein Blick dem älteren Herrn, der mir fast jeden Tag gegenüber sitzt und den das Personal Mr. Edwards nennt. Er nickt mir zu. Ich nehme an, dass er bemerkt hat, dass ich mit dem Schreiben angefangen habe und dass er mir dazu gratulieren will. Es ist 2:30, als ich die Bibliothek verlasse. Warst du schwimmen? Nein, heute nicht. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich habe gemalt. Und du, wie geht's mit dem Schreiben? Oh, ich glaube, ich bin da was dran. In dieser düsteren Bibliothek? Ich brauche nicht so viel Licht wie du. Vinny, was ist mit dir? Heute ist etwas passiert. Was denn? Ich weiß jetzt, dass Sarah lebt. Es ist nicht das erste Mal, dass Vinny so etwas behauptet. Und meine übliche Reaktion ist, möglichst keine zu zeigen. Ich möchte, dass du dir mein Bild ansiehst. Sarah, wie sie vor unserem Haus mit diesem Mann spricht. Das Bild hat eine fast fotografische Schärfe. Ich wollte die Szene so malen, wie du sie von der Küche aus beobachtet hast. Das ist dir gelungen. Nur das Gesicht fehlt. Sein Gesicht. 1000 Mal habe ich versucht, es zu beschreiben. Ich habe davon geträumt. Ich habe bei der Polizei gesessen und hunderte von Fotos angesehen. Jede Stunde, jeden Tages habe ich versucht, das Gesicht dieses Mannes aus meinem Gedächtnis hervorzuholen. Ich stehe mit meiner Espresso-Tasse am Küchenfenster unseres Hauses in Sorn, um zu sehen, ob Sarah immer noch auf dem Rasen mit ihren Stofftieren spielt. Aber sie ist draußen auf dem Bürgersteig und redet mit einem unbekannten Mann, der sein Auto neben unserem Briefkasten geparkt hat. Der Mann ist relativ groß und dünn, ungefähr 40 Jahre alt, trägt eine graue Jacke. Er sagt etwas und macht eine Geste mit der Hand. Sarah nickt und zeigt aufs Haus. Der Mann lacht, streckt ihr die Hand entgegen und öffnet die Autotür. Sie zögert eine Sekunde, dann steigt sie ein. Ich stelle die Tasse ab, renne hinaus auf die Straße. Aber das Auto ist bereits verschwunden. Nach einem Albtraum wache ich am nächsten Morgen ziemlich früh auf. Deshalb betrete ich die Bibliothek bereits wenige Minuten nach Öffnung. So früh heute? Mr. Edwards' indirekte Einladung zu einem Gespräch überhöre ich. Ich möchte sofort mit dem Schreiben beginnen. Immer stärker habe ich das Gefühl, es gab da etwas, das uns ständig bedroht hat. Ein Blinder, warum hat den anderen gefunden? Die Sache mit dem Gedicht blieb uns beiden ein Rätsel. Vielleicht war gerade diese unheimliche Übereinstimmung der Grund dafür, dass wir uns zunächst nicht wiedersahen. 2 Monate später führte uns erneut der Zufall zusammen. Wir saßen im selben Zug einander gegenüber. Winnie Mason begrüßte mich, als hätte sie damit gerechnet. Von da an sahen wir uns häufig. Im Sommer fingen wir an, über Heirat zu sprechen. Und Winnie erklärte mir, dass sie über ihr früheres Leben nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte. Ich habe einfach nicht darüber reden können. Nicht einmal mit dir. Wieso? Ich habe meinen Mann nicht verlassen. So war das nicht. Frank war es, der mich verlassen hat. Mit unserer Tochter Judith. Sie war 4 Jahre alt. Sie sind mit dem Auto verunglückt. Nach der Beerdigung war Winnie freiwillig in eine psychiatrische Klinik gegangen. Als sie 2 Monate später entlassen wurde, wollte sie sich nicht mehr das Leben nehmen, aber auch nie mehr ein Kind bekommen. Ich liebe dich, Winnie. Wenn du keine Kinder haben willst, dann ist es so. Die Hochzeit war am 30. Oktober 2000. 4 Monate später erklärte Winnie mir, dass sie schwanger sei. Mittags verlasse ich die Bibliothek, um in der Hudson Street Sushi zu essen. Ich rufe Winnie an. Sie geht nicht ran. Ich weiß nicht, ob sie malt oder einfach nicht mit mir sprechen möchte. Eine ungeheure Traurigkeit befällt mich. In einem Monat ist unser 7. Hochzeitstag. Und ich glaube nicht, dass wir es bis dahin schaffen werden. Dann, als ich die Barrow Street überquere, entdecke ich sie. Höchstens 50 Meter von mir entfernt. Sie trägt ihr kurzes gelbes Kleid, geht mit schnellem Schritt. Nach nur wenigen Sekunden ist sie um eine Häuserecke verschwunden. Ich habe dich heute Mittag in der Barrow gesehen. Wo? In der Barrow Street. Da war ich dann. Bist du sicher? Natürlich. Ja, dann muss ich mich geirrt haben. Winnies gelbes Kleid liegt auf dem Bett. Ich bin mir sicher, dass ich sie gesehen habe. Sie verbirgt etwas von mir. Aber ich entschließe mich, nichts zu sagen. Barbara hat angerufen. Sie kommt in ein paar Wochen nach New York. Ich habe gesagt, dass wir dann vielleicht verreist sind. Warum willst du eigentlich keinen Kontakt zu ihr? Warum sollte ich? Sie ist nur eine Cousine meiner Mutter. Sie lebt seit Jahrzehnten in den Staaten. Keine Ahnung, woher sie überhaupt weiß, dass wir in New York sind. An diesem Abend essen wir in einem kleinen französischen Lokal. Winnie verstummt immer wieder und blickt aus dem Fenster. Sie denkt an Sarah. Irgendetwas in ihren Augen verrät es mir. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich habe nur gefragt, ob du heute gearbeitet hast. Nein, es ging nicht. Ich kann dir bei dem Gesicht nicht helfen. Ich weiß, dass Sarah lebt. Später am Abend liegen wir schweigend nebeneinander im Bett. Seit Sarah verschwunden ist, haben wir uns nicht ein einziges Mal geliebt. Manchmal ist es schwer zu begreifen, warum wir so hartnäckig an diesem gemeinsamen Leben festhalten. Es war eine Qual für Winnie, über das Unglück zu sprechen. Es war 11 Uhr abends, als ihr Mann gegen einen Betonpfeiler raste. Frank hatte mit seiner 4-jährigen Tochter einen Ausflug unternommen, war höchstwahrscheinlich hinter dem Steuer eingeschlafen. Mehr erfuhr ich nie. Man muss vergessen dürfen. Sarah wurde am 28. November 2001 geboren. Wir waren inzwischen nach Soren gezogen, hatten uns ein Haus in der kleinen Stadt gekauft. Fast 5 Jahre lebten wir dort. Winnie, Sarah und ich. Ich hätte dieses Kind nie bekommen dürfen. Es ist meine Schuld. Es vergingen nur 2 Tage nach Sarahs Verschwinden, bis Winnie versuchte, sich das Leben zu nehmen. Sie kam in eine psychiatrische Klinik und blieb fast ein halbes Jahr dort. Ihr Zustand war so schlecht, dass die Ärzte nicht erlaubten, dass sie von der Polizei verhört wurde. Gibt es in Ihrer Familie jemanden, der ein Motiv für die Entführung haben könnte? Weder ich noch meine Frau haben Familie. Alle Ermittlungen führten ins Leere. Es gab nur einen wichtigen Hinweis. Das Auto, mit dem Sarah entführt wurde, stellte sich als gestohlen heraus. Dabei blieb es. Bis heute hat die Polizei nichts über das Schicksal unserer Tochter herausgefunden. Ich habe fast 2 Stunden konzentriert geschrieben. Winnie. Als ich zum ersten Mal aus dem Fenster schaue, ein unglaublicher Zufall, sehe ich Winnie an der Bibliothek vorbeieilen. Mr. Edwards wirft mir einen verwunderten Blick zu, als ich abrupt aufstehe, um ihr zu folgen. Winnie trägt wieder dasselbe gelbe Kleid, scheint es sehr eilig zu haben und genau zu wissen, wohin sie will. Ich bleibe 20 bis 30 Meter hinter ihr. Nach wenigen Minuten ist ihr Ziel klar. Das Pastis, das berühmte Restaurant in der Little West Street. Nein, da täuschst du dich. Aber ich habe dich reingehen sehen. Was sollte ich denn allein im Pastis? Außerdem war ich mittags schwimmen. Sie sind also tatsächlich Schriftsteller. Das finde ich großartig. Für mich ist das Schreiben eine ganz neue Erfahrung. Am Tag nach Winnies Besuch im Pastis lädt mich Mr. Edwards überraschend zu einem Café ein. Mir kommt vor, jetzt, wo ich mein Leben aufschreibe, verstehe ich manches viel besser. Ja, also das Gefühl kenne ich. Woran schreiben Sie gerade? Das weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls keinen Roman. Ich fürchte, ich bin zu neugierig. Das kommt von meinem Beruf. Ja, was machen Sie denn? Ich habe fast 20 Jahre als Privatdetektiv gearbeitet. Aha. Das ist im Kino und in den Büchern sehr viel glamouröser als in Wirklichkeit. Das kann ich mir vorstellen. Es bedrückt Sie doch etwas, nicht wahr, Mr. Steinbeck? Woher nehmen Sie das? Ich habe es gar nicht übersehen können. Entschuldigen Sie, ich möchte nicht aufdringlich erscheinen. Nein, nein. Sie sind absolut nicht aufdringlich. Und es stimmt tatsächlich, dass mein Leben momentan etwas schwierig ist. Es sieht so aus, als versuchten Sie eine Entscheidung zu treffen. Das entscheidet die Sache. Im Laufe der nächsten Stunde erzähle ich Mr. Edwards meine Geschichte. Sind Sie sich sicher, dass es Ihre Frau war, die Sie auf der Straße gesehen haben? 100%ig sicher. Und wie werden Sie in Zukunft reagieren, wenn es wieder passiert? Ich weiß es nicht. Warum lügst du mich an, Vinnie? Ich frage dich, warum du mich anlügst. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich rede von diesem Mittagessen im Pastis und von dem Nachmittag, als ich dich auf der Barrow gesehen habe. Du warst da, verdammt nochmal. Ich weiß, dass du da warst. Ich habe zu viel getrunken. Der Abend war quälend. Eine Einladung bei dem Übersetzer meines Erstlingswerkes. Und der Zug, der uns nach Manhattan zurückbringen soll, hat Verspätung. Da geht etwas vor sich, wovon ich nichts mitkriegen soll. Ich möchte, dass du mir sagst, worum es geht. Das verlange ich. Du schließt mich von allem aus und ich will mich nicht mehr damit abfinden. Sag mal, sind wir eigentlich noch Mann und Frau? Warum glaubst du, dass Sarah noch lebt? Gib mir eine Woche, Erik. Ich kann dir jetzt noch nichts sagen. Halten Sie es für unmoralisch, wenn ein Mann seine Frau überwachen lässt? Also, ich habe sowas noch nie gemacht. Also, nicht mal in Gedanken. Nur ein Vorschlag. Ich nehme kein Honorar dafür. Naja, ich wäre Ihnen auch sehr dankbar, aber... Sie müssen es ja nicht heute entscheiden. Wie würde sowas denn ablaufen? Ja, ich glaube, ich bin in dieser Stadt schon mehr als 1000 Menschen gefolgt. Ich könnte mich morgen früh vor ihrer Haustür postieren. Liegt nicht das Great Dog Café gegenüber? Ja. Da könnte ich mich aufhalten. Ihre Frau würde es nie erfahren. Zwei blinde Würmer, die aufeinandertreffen, wie aus Zufall. So rätselhaft die Sache mit dem Gedicht für uns blieb, wir sprachen fast nie mehr darüber. Einmal wurde ich allerdings auf erschütternde Weise daran erinnert. Ein Literaturkritiker wies nach, dass die Zeilen von dem französischen Lyriker Bernard Grimaud stammen. Bernard Grimaud? Mit Erleichterung konnte ich feststellen, dass ich nicht einmal den Namen des Dichters kannte. Nein, habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Im Internet erfuhr ich, dass Grimaud 1933 in New York starb, mit 34 Jahren. Vermutlich hatte er sich das Leben genommen. Seine Frau und seine 4-jährige Tochter waren ein Jahr zuvor bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Jetzt wird es interessant. Nachdem ihre Frau das Schwimmbad um 2.35 Uhr verlassen hat, ist sie zu Fuß zur Perry Street Nummer 95 gegangen. Sie hat geklingelt und wurde sofort eingelassen. Perry Street 95? Was hat sie dort gemacht? Das kann ich nicht sagen. Ich habe natürlich nachgesehen, wer dort wohnt. Offenbar nur 3 Einheiten. Das sind die Namen. Linowski, Grimaud, Perry... Grimaud? Hinter Grimaud ist ein kleines Schild angebracht. Parapsychologische Beratung. Ich vermute, Ihre Frau hat dort geläutet. Parapsychologische Beratung? Ja. Was glauben Sie? Ich antworte nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Grimaud. Dieselbe Stadt, 74 Jahre später. Weißt du noch, wie dieser Dichter hieß? Welcher Dichter? Na, dieser französische Surrealist, der über die Würmer geschrieben hat, bevor du und ich es getan haben. Nein. Warum fragst du? Ist mir nur so durch den Kopf gegangen. War das nicht irgendwas? Keine Ahnung. Hast du getrunken? Ein paar Gläser Wein? Wie geht's dir, Winnie? Ich dachte, wir haben verabredet, nicht zu fragen. Das führt doch zu nichts. Haben wir? Ich muss noch arbeiten. Hast du was dagegen? Ich erkenne dich nicht wieder. Ich erkenne dich nicht wieder. Auf welche Zeit beziehst du dich? Als ich im Krankenhaus war? Oder wie ich vor 3 Jahren war? Erik, du warst mit 1 Woche einverstanden. Ich weiß. Und jetzt sind 4 Tage vergangen. Du könntest Musik anmachen. Die Cello-Suiten. Ich gehe jetzt arbeiten. Trinkst du anschließend noch ein Glas Wein mit mir? Kann sein. Leg erst mal die Musik auf. Ich tue ihr den Gefallen und entschließe mich zu einem Spaziergang im Regen. Als ich zurückkomme, ist es 10 Uhr und Winnie ist noch immer oben im Loft. In der Nacht wache ich davon auf, dass sie weint. Sie liegt auf der Seite, von mir abgewandt. Vorsichtig lege ich eine Hand auf ihre Schulter, doch das ändert nichts. Am nächsten Morgen wache ich erst spät auf und fast augenblicklich weiß ich, dass Winnie mich verlassen hat. Liebster Erik, ich gehe jetzt und werde fortbleiben. Bitte sei so gut und versuche mich nicht zu finden. Ich lasse in ein paar Tagen von mir hören, es geht um Sarah. Kuss, Winnie. Wissen Sie, dass Edgar Allan Poe gern in diesem Park war? Damals war das ein Friedhof. Sie haben also seit Freitag nichts mehr von Ihrer Frau gehört? Nein. 3 Tage. Das muss schrecklich für Sie sein. Sie hat mir diese Nachricht geschrieben. Ich verstehe nicht, warum sind Sie nach New York gezogen? Haben Sie mir nicht erzählt, es ging gerade darum, Abstand zu gewinnen zu dieser tragischen Geschichte? Ja, das habe ich bisher geglaubt. Winnie wollte unbedingt nach New York. Es war ihre Idee. Hat sie hier Bekannte von früher? Nein. Also zumindest weiß ich nichts davon. Und jetzt hat sie eine Spur von ihrer Tochter gefunden. Ja, das deutet sie an. Wir sprechen nicht so viel miteinander. Also, ich schlage vor, ich statte diesem Parapsychologen einen Besuch ab. In Ordnung. Wir werden sehen, ob das was bringt. Aber ich möchte Ihnen gern... Sie können mich zum Essen einladen. Morgen Abend. Bis dahin habe ich mir diesen Grimoire angeschaut. Erst heute fällt mir ein, nach dem Bild zu suchen, das Winnie mir gezeigt hat. Ja, so könnte er ausgesehen haben. Es überrascht mich nicht, dass der Mann neben dem grünen Auto ein Gesicht bekommen hat. Wir haben es mit einer Frau zu tun. Geraldine Grimaud. Aha. Klein, dunkelhaarig. Sehr französisch. Wenn ich ein altmodisches Wort benutzen darf. Seelenvoll. Vielleicht eine Voraussetzung in diesem Metier. Ja. Ich habe ihr erzählt, dass ich wegen meiner verstorbenen Frau komme. Sie hat meine Hände genommen, mich gebeten, die Augen zu schließen und nur an meine Frau zu denken. Es passierte gar nichts. Nach ungefähr 10 Minuten hat sie mir erklärt, dass es ihr nicht gelungen ist, Kontakt aufzunehmen. Ja, haben Sie sie nach Winnie gefragt? Nein. Ich hatte den Eindruck, sie würde mir nichts sagen. Auch nicht für Geld. Ich habe sie gefragt, ob sie einem Freund helfen würde bei der Suche nach seiner Frau. Sie sollen einen Termin vereinbaren. Denken Sie, dass es sinnvoll ist, zu ihr zu gehen? Sie hat mich gefragt, ob der Vorname meiner Frau mit B anfängt. Ich habe nicht erwähnt, dass sie Beatrice heißt. Erstaunlich. Ich wüsste nicht, was Sie zu verlieren haben. Sie sind sehr besorgt. Es geht um eine Frau. Ja, sie ist verschwunden. Seit wann? Seit fast 1 Woche. Sie hat eine Nachricht hinterlassen, hat aber darin nicht gesagt, wohin sie will. Wie heißt Ihre Frau? Winnie. Sie heißt Winnie. War sie bei mir? Ja, ich glaube. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich habe 2 lange Gespräche mit Ihrer Frau geführt. Und ich denke, wir sind ein Stück weitergekommen. Es geht doch im Grunde um Ihre Tochter. Ja. Die Ihrer Meinung nach tot ist. Ich weiß es nicht. Ihre Frau geht davon aus, dass sie lebt. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Es Es ist eine sonderbare Geschichte. Selbst für einen Menschen mit meiner Erfahrung. Eine sehr sonderbare. Es fing vor ungefähr einem Monat an. Ich bekam Besuch von einer Frau, einer Mexikanerin. Ich habe sie nie zuvor gesehen. Sie erzählte, dass sie mehrmals den gleichen Traum hatte. Ein kleines Mädchen, das sie um Hilfe bat. Das Mädchen sagte, sie heiße Sarah und sei von einem Mann in einem grünen Auto entführt worden. Das ist doch nicht möglich. Sie war ungefähr 5 Jahre alt, trug ein gelbes Kleid und eine rote Strickjacke. Die Frau sagte mir, dass sie im Lauf ihres Lebens oft Träume hatte, die eingetroffen seien. Aber sie würde das Mädchen nicht kennen und wüsste nicht, was sie machen soll. Sie habe das Gefühl, dass sie das Kind im Stich lassen würde, wenn sie die Sache nicht ernst nimmt. Was haben Sie getan? Eigentlich nichts. Ich habe ihr zugehört. Oft ist das alles, was man tun kann. Vielleicht kann man sagen, dass ich die Verantwortung übernommen habe. Ich verstehe. Eine Woche später tauchte ein anderer Klient auf. Er gehört zu den Obdachlosen dieser Stadt, aber er schläft nicht aus Not auf der Straße. Er ist eine sehr spezielle Person. Er wurde an einer Ecke der Barrow von einem Mann angesprochen, der ihn gebeten hat, mich aufzusuchen, um mir eine Nachricht zu überbringen. Eine Nachricht? Ja. Sag ihr, dass Sarah in Meredith ist. Sarah ist in... In Meredith, ja. Und dann, ein paar Tage später, dann kam ihre Frau hierher und hat mir von ihrer Tochter erzählt. Warum ausgerechnet zu Ihnen? Jemand hat sie dazu aufgefordert. Wer? Das weiß ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht darüber sprechen wollte. Dieselbe Person, die zu ihrem Klienten gekommen ist? Das weiß ich nicht. Und Meredith, ich nehme an, dass das ein Ort ist. Es gibt mindestens 20 Orte mit diesem Namen. Einer liegt im Norden des Staates New York, am Rand der Catskills. Muss ich meine Frau dort suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie hat nicht über ihre Pläne gesprochen. Aber Sie halten es für möglich, dass sie dorthin gefahren ist. Tut mir leid. Eine letzte Frage habe ich noch. Bitte? Es gibt einen französischen Dichter mit Ihrem Nachnamen. Kennen Sie ihn? Ja, er war mein Großvater mütterlicherseits. Ach, wirklich? Aber hatte er denn Kinder? Ich dachte, nur eine Tochter, die mit 4 Jahren gestorben ist. Sie scheinen viel über ihn zu wissen. Mein Großvater starb, bevor meine Mutter geboren wurde. Ein Gasunfall, vielleicht selbst verursacht. Er wusste nicht, dass meine Großmutter schwanger war. Ich verstehe. Im Grunde verstehe ich gar nichts. Das ist alles so verdammt bizarr. Ein Obdachloser und eine Mexikanerin als Medium. Und diese Wahrsagerin ist tatsächlich mit dem französischen Dichter verwandt. Wie kann es einen solchen Zufall geben? Ein knappes Jahr vor Sarahs Entführung verbrachten Winnie und ich ein paar Tage zu zweit in Venedig. Sie war zum ersten Mal in dieser unwirklichsten, traumhaftesten aller Städte. Ich möchte nicht, dass wir uns heute trennen. Wieso? Lass uns zusammenbleiben. Okay. Am zweiten Morgen erwachte sie mit dem Gefühl einer drohenden Gefahr. Doch nur der Wind, der durch die Gassen und über den Markusplatz fegte, war nicht gnädig mit uns. Am Abend, beim Essen in einer Trattoria, war Winnie vollkommen entspannt, bis etwas Sonderbares passierte. Ursula, das ist aber eine Überraschung, dich in Venedig zu treffen. Ich heiße nicht Ursula. Aber du bist nicht? Dann sind Sie nicht? Sie müssen mich verwechseln. Ich hatte den Eindruck. Verzeihen Sie bitte. Ich konnte nicht verstehen, warum Winnie so schroff reagierte. Sie bestand darauf, sofort ins Hotel zurückzukehren. Erst dort erzählte sie mir von einer Klassenkameradin, die Ursula hieß. Alle fanden, dass wir uns so ähnlich sehen. Aber wir mochten uns nicht besonders. Es war uns immer peinlich, wenn uns jemand verglich. Ja, aber warum hast du... Ursula ist mit 20 gestorben. Sie wurde ermordet. Ausgerechnet heute ist Mr. Edwards nicht an seinem Platz. Sarah ist in Meredith. Warum hat mich Geraldine Grimaud gerade auf den Ort in der Nähe der Catskills aufmerksam gemacht? Den ganzen Nachmittag warte ich darauf, dass Mr. Edwards auftaucht. Mir wird klar, wie einsam ich eigentlich in dieser von Menschen wimmelnden Stadt bin. Schließlich suche ich im Internet die Adresse einer Autovermietung heraus. Die Catskills sind ein großes Naturreservat. Hier gibt es Wanderwege, Campingplätze, Blockhäuser zu mieten. Die Fahrt am nächsten Morgen dauert 4 Stunden. Meredith liegt am Rand des Reservats. Ein kleines Kaff, in dem vor allem Kühe und Schweine leben. Der Gedanke, Winnie und Sarah könnten sich hier irgendwo aufhalten, erscheint mir völlig absurd. Vor dem einzigen Café mache ich Halt. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach 2 Frauen, eine Mutter und ihre Tochter. Und? Ich bin Privatdetektiv. Sie sollen hier in der Gegend leben. Ich lege 2 Fotos vor die dickleibige Frau hinter dem Tresen. 2 Männer in Cowboyhüten trinken Bier und blättern in Zeitschriften. Nur 4 Stunden von Manhattan entfernt habe ich das Gefühl, in einem anderen Land zu sein. Nee. Sie haben sie nicht gesehen? Nee. Keine von beiden? Ja. Sag ich doch. Ja. Und Sie kennen sicher die meisten Leute, die hier wohnen. Jeden. Ja. Aber Sie hatten keinen Besuch von einer der beiden Personen? Nee. Sind Sie sicher? Ja. Ich schiebe die Fotos wieder in meine Brieftasche. Aus einem plötzlichen Impuls kaufe ich eine Schachtel Zigaretten, obwohl ich seit mehr als 10 Jahren nicht mehr geraucht habe. Entschuldigen Sie, Mister? Ja? Ich habe gehört, was Sie da drin gesagt haben. Ja? Würden Sie mir erlauben, die auch mal anzuschauen? Wie bitte? Die Fotos. Ich habe gesehen, dass Sie Rosie ein paar Fotos gezeigt haben. Ach so. Ja, klar. Das Kind habe ich noch nie gesehen. Sie da. Die scheint mir nicht unbekannt zu sein. Wirklich? Wenn ich Sie wäre, würde ich eine Runde über Hotelling Hollow machen. Hotelling... Hollow. Aber ziehen Sie mich da nicht mit rein. Ich habe nichts gesagt. Noch bevor ich nach seinem Namen fragen kann, klettert der Mann in seinen Pickup und fährt los. Hotelling Hollow. Ich schließe für ein paar Sekunden die Augen. Ein Name wie aus einem Horrorfilm. Ist nicht schwer zu finden. Nee. Noch eine Frage. Der Mann mit der Lederweste, wie heißt er? Fred Sykes. Wissen Sie auch, wo er wohnt? Hinten in Timberton. 1/2 Meile von hier. Danke. Mit seiner alten Mutter. Der kümmert sich schon sein ganzes Leben um sie. Aha. Er ist nicht ganz klar im Kopf, der Fred. Ist er noch nie gewesen, hat er von seinem Vater. Hotelling Hollow ist der Name einer Straße. Ein Kiesweg, der zwischen 2 Hügelketten in ein enges Tal hinunterführt. An ein paar Höfen und Silos vorbei. Einige Häuser sehen verlassen aus. Mir begegnet kein einziges Fahrzeug. Ich sehe nicht einen Menschen. In einer lichten Waldpartie ist die Straße plötzlich zu Ende. Ein Berg schwarzer Müllsäcke liegt im Gebüsch und Schilder verkünden, dass Fremde nicht willkommen sind. Unsere Gewehre sind nicht mit Platzpatronen gefüllt. Die Feindseligkeit der Leute hier zeigt komische Züge. Doch geheuer ist mir dieser Ort nicht. Als sich eine grauschwarze Schlange an meinen Füßen vorbeiringelt, setze ich mich wieder ins Auto und fahre zurück. Ein paar Minuten später bin ich auf der Interstate Richtung New York City. Einmal habe ich mit Sarah über den Tod geredet. Weißt du, wie es da aussieht? Wo? Da, wo die Toten hingehen. Nein. Warum nicht? Du liest so viele Bücher. Weil... man aus dem Land der Toten nicht zurückkehren kann. Aber weiß Umi es jetzt? Natürlich. Aber sie kann nicht zurückkommen und es uns erzählen. Auch nicht für einen kurzen Moment? Nein. Kann sie nicht anrufen? Nein. Oder schreiben? Das geht leider nicht, Sarah. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Versuchst du mich reinzulegen, Papa? Warum sollte ich das wollen? Na, weil irgendwas Schlimmes am Tod ist. Und du willst nicht, dass ich es weiß. Ist der Tod so schlimm, Papa? In der Nacht nach meinem Ausflug in die Catskills schlafe ich schlecht. Am Morgen weckt mich ein beharrliches Türklingeln. Oh, wie schade, dass Winifred nicht da ist. Und sie kommt nicht so bald wieder zurück. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, wer die alte Dame ist, die vor mir steht. Ich denke nicht. Bin nur für ein paar Tage in New York. Hat sie das nicht erzählt? Doch, natürlich. Ach, was für eine laute Stadt. Ich lebe seit 40 Jahren in Montana, da kann man das Laub fallen hören. Ich habe einen Farmer geheiratet, wir haben 4 Kinder und 7 Enkelkinder. Und ihr? Na, habt ihr Kinder, Winifred und du? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Was soll das bedeuten? Unsere Tochter ist vor 1,5 Jahren entführt worden. Entführt? Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Mein Gott. Ich meine, noch einmal? Ja. Winnie hat 2 Kinder verloren. Aber es ist natürlich möglich, dass Sarah noch lebt. Wie ist es passiert? Sie wurde von einem Mann in einem Auto entführt. Direkt vor unserem Haus. Die Polizei hat keinerlei Spuren gefunden. Entführt von einem Mann? Ja. Es kann doch nicht sein, dass... Was? Nein, das kann nicht sein. Winnies Mutter und ich, wir waren Cousinen und... Mit 20 bin ich in die Staaten gezogen, aber wir haben uns bis zu ihrem Tod häufig geschrieben. Und das war in dem Jahr nach der schrecklichen Geschichte mit Judith. Ich begreife nicht, wie Ursula das hat überstehen können. Welche Ursula? Na, entschuldige, ich bin so an Winifreds richtigen Namen gewöhnt. Ihr richtiger Name? Ich verstehe nicht ganz. Aber na, du weißt doch wohl, was passiert ist. Wie die kleine Judith starb. Ja, Sie und Ihr Vater sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Offenbar bist du nicht richtig informiert worden. Es war kein Unfall, er hat sie getötet. Was? Aaron Fischer, Ursulas Mann. Er hat das Kind getötet und wollte auch sie töten. Ja, Aaron Fischer hieß er. Hieß? Heißt er. Nehme ich an. Verstehe. Danke. Ja. Vielen Dank. Und? Aaron Fischer ist genau vor 2 Jahren aus dem psychiatrischen Vollzug entlassen worden. Seit 4 Tagen stellt Mr. Edwards Nachforschungen an. Ich sitze stundenlang in seiner Wohnung, höre zu, wie er Telefonate führt, beobachte, wie er im Internet recherchiert. Fassungslos versuche ich, das Geschehene zu begreifen. Die Frau, mit der ich 7 Jahre gelebt habe, ist eine vollkommen Fremde. Aaron Fischer ist der Sohn eines Amerikaners, der in Vietnam desertierte, und einer Französin aus Brest. Ursula lernte ihn bei einem Studienaufenthalt in Frankreich kennen. Das Paar lebte dann in Freiburg. Dort wurde im August 1993 die Tochter Judith geboren. 1995 kam es zu einem ersten aktenkundigen Vorfall. Aaron Fischer verprügelte seine Frau so heftig, dass sie sich im Krankenhaus behandeln ließ. Sie weigerte sich aber, ihren Mann anzuzeigen, der psychisch krank und drogenabhängig war. Im Mai 1997 nahm sie Kontakt zu einem Frauenhaus auf. Im Juli fuhr die Familie in den Schwarzwald zum Zelten. Dort sprach Ursula andeutungsweise mit ihrem Mann über Scheidung. Der tötete frühmorgens seine Tochter, indem er ihren Kopf gegen einen Stein schlug, er goss Benzin über ihren Körper und zündete sie an. Ursula konnte sich befreien und die Polizei verständigen. Noch im Gerichtssaal hat er geschworen, auch seine Frau zu töten. Deshalb ist ihr eine neue Identität bewilligt worden. Und nach nur 8 Jahren kommt er frei? Ein geringer Preis für Mord. Hier im Land wäre das anders. 3 Oberärzte der Psychiatrie haben ihn unabhängig voneinander als vollkommen gesund beurteilt. Vielleicht war er so raffiniert, die ganze Bande anzuschmieren. Also, was wollen Sie jetzt machen? Bitte. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es dürfte schwer werden, die hiesige Polizei für den Fall zu interessieren. Sie haben keinen Beweis, dass er ihre Tochter entführt hat. Und er ist amerikanischer Staatsbürger. Sie nicht. Sie sehen wirklich schlecht aus. Ja. Ich schlafe seit Tagen nicht. Lassen Sie uns was essen gehen. Und gemeinsam überlegen. Ich weiß nicht, was ich ohne Mr. Edwards getan hätte. Aber jetzt möchte ich allein sein. Ist er es? Ist Aaron Fischer der Mann mit dem grünen Auto? Endlich eine Nacht schlafen können. Seit wann weiß es, Winnie? Und dann tun, was ich insgeheim längst beschlossen habe. Es war nicht schwer, eine Blockhütte zu finden, die nicht allzu weit von Hotelling Hollow entfernt ist. Es gibt viele davon in den Catskills. Spartanisch eingerichtet. 2 Betten, ein Tisch, 4 Stühle, ein Fernseher und eine Bibel. Wenn ich jemals Selbstmord begehen wollte, dann an einem solchen Ort. Ich trinke das Bier und esse das Sandwich, das ich mitgebracht habe, lege mich aufs Bett und starre zur Decke. Warum hat sie mir nie etwas erzählt? Warum hat Winnie lieber versucht, sich das Leben zu nehmen, als der Polizei von Aaron Fischer zu berichten? Sie wusste, wozu er in der Lage war. Er konnte die Psychiater täuschen, warum nicht auch die Polizei? Nur so kann ich es mir erklären. Um 2 Uhr bin ich immer noch nicht eingeschlafen. Ich versuche fernzusehen. Der Regen fällt unerbittlich weiter. Und ein anderer Hund hat angefangen zu bellen. Ruhig, Mounty. Als ich vor einer Woche hier war, haben Sie gesagt, Sie erkennen die Frau auf dem Foto wieder. Vielleicht, kann schon sein. Ich soll in Hotelling Hollow nach ihr suchen, haben Sie gesagt. Ja, aber ich habe mich getäuscht. Wenn ich jemals einen Waschlappen getroffen habe, dann heißt er Fred Sykes. Er wirft immer wieder verstohlene Blicke zu seiner Mutter, die ein paar Meter entfernt in einem Schaukelstuhl mit offenem Mund schläft. Wissen Sie was, Fred? Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Essen einlade? Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Mutter, die... Wir können meinen Wagen nehmen. Ein ordentliches Stück Fleisch und ein paar Bierchen. Sie kennen doch sicher ein nettes Lokal. Schließlich nickt er, schlurft ins Haus. Kommt mit einem Zettel wieder, den er vorsichtig zwischen die gefalteten Finger seiner Mutter schiebt. Eine Sekunde von Zärtlichkeit kommt und geht. Also, wie war das? Wo haben Sie die Frau gesehen? Ich werde niemandem sagen, dass Sie mir den Tipp gegeben haben. Sie haben mein Wort. Bei den Fishermans. Ich habe da gearbeitet. Fisherman? Nicht Fischer? Nein. Erzählen Sie weiter. Die brauchten Hilfe beim Roden. Ich arbeite ein bisschen in der Landwirtschaft und so. Da war ein Baum auf eine Stromleitung gefallen. Nicht mehr als ein Job für einen halben Tag. Und? Da habe ich sie gesehen. Wann war das? Vor 10 Tagen. Oder 8. Und diese Fishermans, wie viele sind das? 3. Jetzt sind es 3. Jetzt? Was meinen Sie damit? Aaron ist letztes Jahr aus Europa gekommen. Aaron? Er ist auch Toms Sohn, obwohl niemand von ihm gewusst hat. Also gibt es 2 Söhne? Der andere ist Jeff. Er ist behindert. Irgendwas in seinem Kopf stimmt nicht. Die Mutter hat die Familie verlassen, als er noch ganz klein war. Warum? Keine Ahnung. Es heißt, dass Tom manchmal etwas verrückt sein kann. Mit einem Granatsplitter im Kopf oder so. Er war in Vietnam. Ja? Weiter. Was denn noch? Der Sohn, der aus Europa gekommen ist, wie alt ist der? Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht 40. Hab ihn höchstens 3-4 Mal gesehen. Wir bleiben lieber unter sich. Die Fischermans. Und die Frau? Habe ich nur aus der Ferne gesehen. Kein kleines Mädchen? Nein, habe ich doch schon gesagt. Warum fragen Sie so viel? Als ich zurück bin, ist es 7:30 und dunkel geworden. Ich telefoniere mit dem Mann, der mir die Blockhütte vermietet hat, schildere ihm meine Angst vor den Bären, die es hier geben soll, frage ihn, wie ich mich schützen kann. Er hat Verständnis für den furchtsamen Städter, bietet mir an, mit seiner alten Remington Shackville vorbeizukommen. God bless America. Ob ich denn auch Munition brauche? Ich tausche ihr Leben gegen meines. Wenn es dich gibt, Gott, dann lass sie am Leben sein. Lass Sarah zu einem glücklichen Menschen heranwachsen. Hoteling Hollow 614. Ein großes Wohnhaus mit 2 Stockwerken und ein scheunenähnliches Nebengebäude. Ich liege knapp 50 Meter entfernt auf einem Hügel. Als ich meinen Blick über die Fassade wandern lasse, wird mir klar, dass 2 der Fenster im oberen Stock mit Gittern versehen sind. In dem Moment wird die Hintertür geöffnet und ein Mann kommt heraus. Kräftig gebaut, graues, schütteres Haar, um die 65. Er hat einen schmutzigen Blecheimer in der Hand, geht 10 Schritte durchs Gras, schüttet den Inhalt ins Gebüsch. Tom Fisherman. In den nächsten 45 Minuten geschieht nichts mehr. Ich versuche, mein leichtes Frösteln zu ignorieren. Was tue ich hier eigentlich? Ich habe keinen Plan. Dann eine kleine Bewegung hinter einem der vergitterten Fenster. Ich nehme mein Fernglas und sehe Sarah. Ihr Gesicht bleich, abgemagert, mit Augen, die unnatürlich groß erscheinen. Gezeichnet von Erfahrungen, die ich mir nicht vorstellen will. Sie halten meine Tochter in diesem Haus gefangen. Augenblicklich befällt mich ein Gefühl der Lähmung. Das leichte Frösteln wird zu einer Art Schüttelfrost. Sarah. Ich zwinge mich aufzustehen. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber der Moment kommt näher. Es ist nicht einfach, nahe an das Haus heranzukommen, ohne gleich entdeckt zu werden. Ich habe mich auf dem Hof hinter einem ausrangierten Pickup versteckt. Die Eingangstür im Blick. Wie lange werden wir weg sein? Warum willst du das wissen? Kurz darauf kommen 2 Leute heraus und gehen zu dem schwarzen Dodge, der vor der Veranda steht. Du kommst mit. Aaron Fisherman und Winnie Mason. Oder Aaron und Ursula Fischer. Ich umklammere meine Waffe. Sie haben mich nicht gesehen. Meine Chancen sind gestiegen. 10 unendliche Minuten vergehen. Dann öffnet sich die Haustür erneut. Tom Fisherman. Er kommt direkt auf mich zu, scheint etwas aus der Scheune holen zu wollen. Im nächsten Moment tritt auch noch Jeff auf die Veranda. Er entdeckt meine Anwesenheit sofort, zeigt in meine Richtung. Das entscheidet die Sache. Schwer landet der Körper von Tom Fisherman im Kies. Ich habe ihn getroffen. Jeff starrt mich immer noch an, aus seinem Mund aber kein Laut mehr. Plötzlich dreht er sich um und verlässt mit bedächtigen Schritten wie selbstverständlich den Hof in Richtung Straße. Sarah? Sarah, bist du da drin? Ich bin es, Papa. Papa? Sarah, ich bin gekommen, um dich da rauszuholen. Ich muss nur durch diese Tür kommen. Ich muss sie aufbrechen. Hab keine Angst. Es gibt Augenblicke, in denen die Zeit in ein Loch fällt. Ich trage Sarah den Korridor entlang. Ihr Kopf liegt schwer auf meiner Schulter. Mr. Steinbeck, wie schön, Sie zu sehen. Aber ich glaube, Sie sind hier eingedrungen. Aaron Fisher steht auf dem Treppenabsatz, zielt mit einer Waffe auf uns. Er lächelt, als hätte er mich erwartet. Sarah, geh wieder in dein Zimmer. Liebes. Sarah! Geh. Hab keine Angst. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Er wird in jedem Fall auf mich schießen. Erik. Ich bin bei dir. Thank you. Sarah, sei vorsichtig mit dem Hund. Wie geht es ihr? Besser. Aber sie spricht immer noch nicht. Höchstens mal ein Wort. Wir müssen ihr Zeit lassen. Mitte November und eine Luft wie im Sommer. Wir haben uns mit Mr. Edwards im Park getroffen. Das erste Mal, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin. Ich sitze in meinem Rollstuhl, eine Decke über den Beinen. Ich verstehe, dass blinde Menschen dunkle Brillen tragen. Wann beginnt der Prozess? Steht noch nicht fest. Die Untersuchungen laufen noch. Sie sind gegen eine verhältnismäßig geringe Kaution freigekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Es war Notwehr. Bei Aaron Fisher, ja. Wenn er sich durch den Sturz die Treppe runter nicht das Genick gebrochen hätte, dann wären sie jetzt tot. Minnie und Sarah wahrscheinlich auch. Darum ging es ihm ja von Anfang an. Er wollte sich rächen, so grausam wie möglich. Was uns Sorgen macht, ist Tom Fisherman. Ich habe ihn erschossen. Naja, da ist der Fall nicht so klar. Sarah, lauf nicht zu weit weg. Warum eigentlich dieser ganze Hokuspokus mit Geraldine Grimaud? Mit der Mexikanerin, dem Obdachlosen. Aaron wollte mich quälen. Außerdem wollte er mich nach Meredith locken. Heißt das, diese Grimaud hat davon gewusst? Nein. Er hat der Mexikanerin und dem Obdachlosen Geld gegeben, dass sie ihr diese Geschichte erzählen. Was für ein Mensch. Krank. Ein Psychopath. Das ist ja auch der Grund, warum ich allein dahin gefahren bin. Hatten Sie keine Angst? Natürlich. Aber das Einzige, was zählte, war Sarah. Ich habe Aaron beschworen, wenigstens sie freizulassen. Seit wann haben Sie eigentlich gewusst, dass er der Entführer ist? Sicher war ich mir erst hier in New York, aber der Gedanke war mir schon früher gekommen. Sie haben der Polizei nie etwas gesagt. Ihr Mann auch nicht. Winnie wusste, wozu Aaron in der Lage war. Meine erste Tochter ist... Winnie... Ich habe mit ansehen müssen, wie sie... Ach, meine dummen Fragen. Mama. Sarah. Mein Liebling. Am Rand der Catskills. Nach dem Roman Die Perspektive des Gärtners von Håkan Nesser. Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrand. Es spielten Erik Rainer Bock, Winnie Barbara Auer. In weiteren Rollen Joachim Bliese, Michael Evers, Sabine Falkenberg, Felix Göser, Fritz Hammer, Christine König, Josephine von Koslowski, Katharina Matz, Barbara Philipp. Komposition Sabine Wortmann, Ton Bernd Friebel, Technik Jan Fraune, Regieassistenz Susanne Franzmeier, Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.